Abschnitt 5 von Ferien vom Ich von Paul Keller. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Neustädter Umschau. In Neustadt erscheint ein Blättchen, die Neustädter Umschau. Es kommt wöchentlich zweimal heraus in einem Umfang, dass eine einzige Nummer genügt, ein Butterbrot gut zu verpacken. Als der Verleger einen neuen Redakteur suchte, versprach er einen Monatsgehalt von 60 Mark. Es meldeten sich 3 Doktoren, 6 Referendare, 20 Studenten, 7 ehemalige Lehrer, ein sehr gebildeter Schlossermeister, davongejagte Seminaristen, freie Schriftsteller und ein paar schwankende Gestalten. Der Verleger wählte von der ganzen Rotte den Unfähigsten, einen herabgekommenen, versoffenen Kerl, der aber Dr. Juris war, was in der Umschau mit Fettdruck angezeigt wurde. Dieser Mensch macht die Umschau in der Art, dass er in seiner nüchternen Tagesstunde, die vormittags nach seinem jeweiligen Aufstehen liegt, im Lesesaal des Neustädter Kurhauses den Stoff für die nächste Nummer aus großstädtischen Zeitungen abschreibt. Einen lokalen Teil hat die Umschau kaum, jedenfalls war er stets äußerst jämmerlich. Desto mehr fiel es auf, als das Blatt auf einmal recht flotte, wenn auch dreist geschriebene Artikel gegen unser Waltersburger Ferienheim brachte. Der erste Artikel beschäftigte sich mit mir. Es wurde darin ausgeführt, dass ich nach meiner Promovierung, die, wie man erfahre, nicht ohne gewisse Schwierigkeiten vor sich gegangen sei, eiligst das Vaterland verlassen habe, um auf allen Meeren und unter allen Breitengraden der leidenden Menschheit meine ärztliche Kunst angedeihen zu lassen. Das einzige Leiden, mit dem ich zu tun gehabt hätte, wäre die Seekrankheit gewesen, und da sich gegen diese bekanntlich überhaupt nichts tun lasse, so sei ich ja ganz sicher am Platze gewesen. Mein Geist habe so ungeheuer viel Zeit zum Ausruhen gehabt, dass ich wahrscheinlich unter dem verheerenden Einfluss der Tropensonne auf die Idee meiner Anstalt Ferien vom Ich gekommen sei. Neustadt solle jubeln und mir eine Dankadresse schicken, mir auch sonst alle mögliche Förderung angedeihen lassen, denn das moderne Weltbad spare sich durch meine Anstalt ein Hanswursttheater, und es wäre nur zu bedauern, wenn sich die Neugründung nicht bis zum nächsten Fasching hielte. In dem jederzeit reichhaltigen Vergnügungsprogramm von Neustadt würde es sich jedenfalls ganz gut ausnehmen, wenn es um die Faschingszeit hieße: Morgen Besichtigung der Waltersburger Kuranstalt, Ferien vom Ich. Ängstliche seien versichert, dass ein Ausbruch von Irrsinn nicht zu befürchten ist, da sich dieser in der Waltersburger Anstalt nur ganz harmlos und kindlich äußere. Das war der Begrüßungsartikel, der meiner Gründung von dem Freund nachbarlichen Neustadt zuteil wurde. Stevenson brachte ihn mir persönlich. Er beobachtete mich, als ich ihn las. Niedlich, sagte ich. Ich hätte das den Kerlen gar nicht zugetraut. Na sehen Sie, atmete Stevenson auf, es freut mich, dass Sie nicht entrüstet sind oder diesen braven Zeilenschinder etwa gar verklagen wollen. Der Artikel ist wirklich nett. Eine der nächsten Nummern der Umschau beschäftigte sich mit Mr. Stevenson. Es hieß darin, nach authentischen Auskünften aus Amerika sei Mr. Stevenson, der bekanntlich das Waltersburger Kuranstaltsunternehmen finanziere, einer der merkwürdigsten Geschäftsleute aus dem Lande der unbegrenzten Möglichkeiten. Seine geschäftliche Laufbahn habe Stevenson als Küchenboy in einem Hotel 4. Grades begonnen. Als aber der einzige silberne Löffel, über den jenes Hotel verfügte, eines Tages verschwand und ganz zufällig in der Pappschachtel, die des jungen Stevensons Kleiderschrank darstellte, aufgefunden wurde, wohin er auf eine Herrn Stevenson auch jetzt noch ganz unerklärliche Art gekommen wäre, sei der vielversprechende junge Mann nach Texas ausgewandert. Aber auch dort sei er vom Unglück verfolgt worden. Denn obwohl der Strick, an den die Bewohner einer Farm den Jüngling wegen angeblichen Pferdediebstahls hängen, riss und also gewissermaßen ein Zeichen vom Himmel für die Unschuld des Gerichteten vorlag, hätten die barbarischen Urwaldgesellen den Gast aus dem Norden so fürchterlich geprügelt, dass Stevenson 2 künstliche Rippen als Andenken an jenes Abenteuer behalten habe. Das weitere Leben des Mannes, den die Waltersburger im Begriff ständen, zu ihrem Ehrenbürger zu machen, sei ebenfalls recht bewegt und reich an Zwischenfällen gewesen. Stevenson sei einmal als Kutscher bei einem großen Petroleumtransport engagiert gewesen. Dieser Transport sei von Indianern überfallen, die ganze Begleitmannschaft tot und sämtliche Petroleumfässer entzweigeschlagen worden. Nur Stevenson sei am Leben geblieben, da er so vorsichtig war, bei der herannahenden Gefahr als Erster zu fliehen. Es habe sich nun so gefügt, dass Stevenson am nächsten Tage zwei abenteuernde, reiche, aber recht dumme Kerls in einer benachbarten Stadt getroffen und diese vertraulich auf ein Gelände aufmerksam gemacht habe, wo ohne Zweifel starke Petroleumquellen vorhanden seien. Diese beiden Burschen habe Stevenson, nachdem er die Spuren des Überfalls gründlich beseitigt hatte, auf das Gelände geführt, allwo noch ein penetranter Petroleumgeruch war, und die beiden Gimpelchen hätten sich bereit erklärt, an Stevenson zunächst mal 500 Pfund zu zahlen, damit er alles Nötige für die Erschließung der Quellen in die Wege leite. Als sich aber Stevenson die Sache weiter bei sich selbst überlegt habe, hätte er sich gesagt, wenn er ehrlich sein wolle, müsse er an der Ergiebigkeit des Unternehmens zweifeln. Er wolle also seinen Geldgebern lieber weitere unnötige Kosten ersparen und, ohne sich erst durch Goodbye und andere Abschiedsförmlichkeiten aufzuhalten, sofort nach Chicago verschwinden. Die 500 Pfund, das seien nach deutschem Gelde 10.000 Mark, die Stevenson mitgenommen habe, hätten die Basis für seine weiteren geschäftlichen Unternehmungen gebildet, für Unternehmungen, die nicht weniger originell als die Petroleumgeschichte gewesen seien. So sei Stevenson nach und nach zu einem gewissen Vermögen gekommen. Da aber die engherzigen amerikanischen Richter öfters an Herrn Stevensons Geschäftsüsancen Anstoß genommen und es dem sonst ganz anspruchslosen Manne, trotz der geradezu luxuriösen Ausstattung der amerikanischen Gefängnisse in diesen gar nicht gefallen habe, so sei er auf den Einfall gekommen, sein Wirkungsfeld vorübergehend mal nach Deutschland zu verlegen. Und seine Wahl sei auf Waltersburg gefallen, die Stadt, die das weiße Lamm im grünen Felde in ihrem Wappen führe. Als ich diesen Artikel gelesen hatte, geriet ich in große Aufregung. Stevenson verstand mich nicht. »Es ist wahr«, sagte er, »der Artikel könnte farbenreicher gehalten sein«, die Geschehnisse sind etwas nüchtern gegeben, aber, mein Lieber, der heutige Geschmack verpönt das allzu krasse. Ich finde den Artikel ausgezeichnet, viel, viel besser als den, der neulich über Sie in dieser Zeitung stand. »Stevenson«, schrie ich ihn an, »sehen Sie denn nicht, dass uns dieser Zeilenschmierer, dieser Süffling, unmöglich macht? Jetzt bleibt nichts anderes mehr übrig. Jetzt müssen Sie den Mann verklagen.« »Ja, glauben Sie, dass ich toll bin?« entgegnete Stevenson. »Ich erzählte ihm, was schon der Artikel über mich für allerhand Unheil angerichtet habe. Nicht bloß, dass ich meine Mutter fast die Augen aus dem Kopf geweint habe. Ich hätte gehört, wie die Leute hinter mir zischelten. Stevenson, unseren guten Ruf müssen wir behalten, sonst sind wir ruiniert.« »Guten Ruf?« verwunderte er sich. »Wie kann man seinen guten Ruf behalten, wenn man Geschäfte macht? Das ist doch unmöglich. Er wird einem doch selbstverständlich kaputt gemacht. Wenigstens äußerlich, in der gegnerischen Presse. Das ist ja unausbleiblich. Darüber regt man sich doch nicht auf.« Ein Brüllen tönte von der Straße herauf. »Der Pferdedieb! Der Löffelstehler! Der Petroleumstänker! Raus! Raus!« Stevenson lugte durch die Gardine. Sechs oder sieben junge Burschen. »Sie benehmen sich ganz weltstädtisch. Petroleumstänker ist bei der Kürze der Zeit schon ein ganz gut geprägter Zuruf.« »Stevenson, es geht nicht. Sie werden sehen, es geht bei uns nicht. Sie sind hier nicht in Amerika. Die ganze Stadt wird uns boykottieren.« »Desto besser. Die Geschäftsleute werden nicht mehr liefern. Gegen Bar werden sie bestimmt liefern.« »Nein. Unser ganzes Unternehmen wird scheitern, wenn Sie den infamen Artikel nicht Zeile für Zeile in öffentlichem Gerichtsverfahren als Lüge brandmarken.« »Das soll mir gewiss nicht einfallen«, lachte er. Es war in meiner Wohnung am Johannesplatz, wo diese Unterredung stattfand. Das Lärmen auf der Straße wurde indes lauter, die demonstrierende Schar wurde größer. Da verließ mich Stevenson. Den Kopf mit seinem grauen Zylinderhut bedeckt, schritt er seelenruhig durch die Menge. Diese schwieg betroffen und gab eine Gasse frei, dann lärmten die Leute hinter Stevenson her. Ich war so verbittert, dass ich wohl eine Stunde lang planlos vor der Stadt am Bache hin und her ging, ehe ich Stevensons Büro aufsuchte. »Wissen Sie, was unser erster Architekt gemacht hat?«, fragte er gleich bei meinem Eintritt. »Seinen Kontrakt mit mir hat er gelöst, der Esel. Mir hat er einen großen Gefallen getan, denn ich weiß einen tüchtigeren und billigeren Mann, als er ist, und ich bin froh, dass ich ihn los wurde. Glück muss man haben.« Er rieb sich die Hände. »Mr. Stevenson«, sagte ich ernst, »wir werden wohl unsere Kontrakte alle lösen müssen. Denn, obwohl ich natürlich von dem Schundartikel eines verkommenen Subjekts nicht ein Wort glaube, so sehe ich doch ganz klar, dass unsere Situation hier unhaltbar wird, wenn Sie sich nicht von dem Schmutz, der auf Sie geworfen wurde, reinigen. Wir vermögen nicht, ohne die Achtung unserer Mitbürger zu bestehen. Wir werden unmöglich.« Stevenson ging mit großen Schritten auf und ab. Er kaute an seiner pechschwarzen Zigarre. Ganz milde sagte er dann, »Ja, sehen Sie, lieber Freund, Ihr Volk in Ehren. Meine Mutter war ja auch eine Deutsche. Und Ihr Großvater väterlicherseits war Georg Stephan aus Hamburg. Wollte ich dazwischenwerfen, verschluckte es aber.« »Ja, also die Deutschen«, fuhr Stevenson fort, »bilden sich was ein auf den Humor, den sie haben und den andere, zum Beispiel die romanischen Völker, gar nicht haben. Schön, ich gebe zu, sie haben Dichter, die ausgezeichneten Humor haben, und auch deutsche Geisteszivilisten sind vielfach mit einer beträchtlichen Dosis von Humor begabt. Aber das ist alles so, entschuldigen Sie, so sparsam, so auf Kleinbetrieb, auf Hausbedarf berechnet. Der Humor, der ins Große geht, der fehlt ihren Leuten. Himmel, ist das nicht grandioser Humor, wenn ein anständiger Mann sein Geld und seine Zeit auf eine große, aber sehr wackelige Sache setzt und es kommt so ein Pressäffchen und kläfft was von Pferdedieb und Petroleumstänker? Das nenne ich Humor. Das liest sich doch nett. Da hat doch der Abonnent was von seinem Blatt. An die Geschichte glauben? Wenn der Leser nur ein bisschen Hirnschmalz hat, fällt's ihm nicht ein, ein Wort zu glauben. Aber er tut so, als ob er's glaubte. Er mimt mit in der Maskerade und amüsiert sich dabei königlich. Und der, dem der Feldzug gilt, wird ein Bekannter, ein Berühmter, ein reicher Mann. So sind alle zufrieden. Die Zeitung, die den Schwindel aufgebracht hat, die Leser, die eine amüsante Frühstückslektüre gehabt haben, und der Mann, der angegriffen worden ist und seinen Profit hat. Ich sage Ihnen, in Amerika ist es leichter, 10 Verbrechen wirklich zu begehen, als eines zu erfinden, das originell genug ist, einem Manne der Öffentlichkeit angehangen zu werden. Und auch in Amerika lebt trotzdem jeder nur auf dem Grunde des Vertrauens seiner Mitbürger. Aber der Humor, Mensch, der Humor darf nicht fehlen. »Wir in Deutschland haben einen anderen Humor«, sagte ich und war froh, dass es so ist. Da kam einer unserer Bauführer und meldete kleinlaut, dass wahrscheinlich fast alle unsere Arbeiter kündigen würden. Als er gegangen war, saß Stevenson gesenkten Hauptes am Tisch. »Werden Sie nun begreifen«, fragte ich, »dass Sie die gerichtliche Klage anstrengen müssen, dass es absolut Zwang für uns ist?« »Ich kann die Leute nicht verklagen«, sagte Stevenson schwermütig. »Sie können nicht?«, fragte ich betroffen. »Warum können Sie nicht?« »Weil ich den Artikel über Sie und über mich selbst geschrieben habe.« Ich sprang auf. Stevenson winkte sacht mit der Hand. »Ja, sehen Sie, das ist so gekommen. Ich dachte, wenn ich die Artikel in das Neustädter Blatt lanciere, gibt es Aufsehen in der Gegend. Und es ist billig. Mit 100 Mark war der Redakteur zufrieden, mit 300 der Verleger, so dass sie mir die Erlaubnis gaben, mich und meine Sache in ihrem Blatte recht kräftig zu beschimpfen. Na, ich wollte die Geschichte so durch 2-3 Wochen fortsetzen. Dann wollte ich das Waltersburger Stadtblatt ebenfalls gewinnen und darin Artikel gegen die Neustädter Umschau loslassen. Das sollte so hübsch hinüber und herüber gehen, bis zuerst die Provinz und dann die hauptstädtische Presse davon Notiz nahm und im bunten Teil Auszüge brächte, etwa unter der Überschrift »Der Sturm im Wasserglase« oder »Krieg der Zaunkönige« oder ein Mordskandal in Dingsda oder so ähnlich. Da hätte nun das große Publikum auf einmal etwas von uns gehört, hätte die bittere Pille unserer Idee in der Verzuckerung sensationellen Humors geschluckt und überall hätte man von uns und unserer originellen Kuranstalt gesprochen und wir wären durch gewesen. Diese ganze schöne Propaganda-Idee hätte mich etwa lumpige 1.000 Mark gekostet und nun fällt sie durch die Humorlosigkeit dieser Leute zusammen. Ich kam aus der Verblüffung zuerst nicht heraus. Dann aber begriff ich, was zu tun sei. Es stellte sich heraus, dass Stevenson nach seiner Art mit dem schmierigen Zeitungsleiter von Neustadt alles schriftlich vereinbart hatte, dass also Beleg und Beweismaterial da war. Das freute mich und ich entwarf in Eile einen kurzen Artikel für unser Waltersburger Tageblatt. Er lautete: Einen fürchterlichen Reinfall haben die Neustädter erlebt. Ihre weit verbreitete Umschau hat ihren 7 Lesern, bitte, 7 ist kein Druckfehler, Schauermehren über die Unternehmer der in Waltersburg zu begründenden großen Kuranstalt aufgebunden, Geschichten von geradezu grotesker Dummheit. Während das gebildete Waltersburger Publikum diese klatschfetten Zeitungsenten als solche natürlich sofort erkannt hat, sollen sie gewissen Neustädter Kreisen über die Maßen gemundet haben. Denn der Hass gegen das aufblühende Waltersburg ist zu groß, als dass nicht auch die eselhafteste Lüge, wenn sie nur gegen die Nachbargemeinde gerichtet ist, in Neustadt Glauben fände. Wie schwer der Reinfall ist, möge folgender Aufschluss bekunden. Mr. Stevenson hat der von ihm hochgeachteten Gemeinde Waltersburg, der vielgeschmähten Stadt mit dem weißen Lamm als Wappentier, eine Genugtuung geben wollen, indem er die Neustädter Bevölkerung durch ihre eigene Zeitung aufsitzen ließ. Mr. Stevenson hat, wie vorliegende Dokumente beweisen, die beiden aufsehenerregenden Artikel, die natürlich von A bis Z erfunden sind, nämlich selbst geschrieben und gegen Zahlung von 100 Mark an den Herrn Redakteur und Zahlung von 300 Mark an den Verleger in der Neustädter Umschau veröffentlicht. So viel war ihm der Spaß wert. Die Neustädter aber mögen nun die Zoologie nach einem für sie passenden Wappentier gefälligst selbst durchforschen. Als Stevenson dieses kleine Manuskript gelesen hatte, drückte er mir die Hand. »Ich danke Ihnen«, sagte er anerkennend, »Sie sind gar nicht so unamerikanisch.« »Und ich bin doch ganz und gar unamerikanisch. Ich kann nicht einmal sagen, dass ich ein reines Glück im Herzen fühlte, als ich unser Ferienheim so fabelhaft schnell wachsen sah. Die Riesenscharen von Arbeitern bedrückten mich oft, und wenn ich sie abends in ihren großen Baracken lachen und lärmen hörte, dachte ich daran, wie schön es war, als noch die stillen Reine durch die grünen Felder liefen. Überall Ziegelfuhren, aufgerissene Wege, Kalk, Staub, Steine, Unordnung. Ich fühlte mich auf diesen Bauplätzen außerordentlich unbehaglich, und wenn ein schöner Baum zum Opfer fallen muss, bereitet es mir Schmerz, als ob einem unschuldigen Freund ein großes Unrecht geschähe. Für den Architektenberuf bin ich verloren. Ich sehe nach dem Plane ein Haus immer ganz anders, als es vor mir steht, wenn es fertig ist. Ich glaube, ich sehe alles zu schön. Es kann in Wirklichkeit nicht so werden, wie ich es träume. Ich sehe einen Bauplatz wie ein unordentliches Zimmer. Erst wenn aufgeräumt sein wird, wird es hoffentlich anfangen, mir zu gefallen. Die meisten Baulichkeiten sind unter Dach. Das Herbstwetter war heiter. Im Winter wird mit unverminderter Kraft an dem Innenausbau weitergeschafft werden. Joachim. Anfang des Monats bekam ich folgende Depesche. Treffe 3.50 Uhr nachmittags Bahnhof Neustadt ein. Bruder Joachim. Das Telegramm war früh morgens in Berlin aufgegeben. Erst langsam begriff ich, dass da etwas Wunderliches geschah, dass mein verschollener Bruder plötzlich heimkehrte. Da quoll es mir heiß durchs Herz und ich wollte zur Mutter gehen und ihr das Wunder erzählen. Aber ich ging zuerst zu Stevenson. Er las das Telegramm und sagte gleichgültig, »Na also, holen Sie nur Ihren Bruder von der Bahn ab.« »Ich weiß nicht, wie ich's mit der Mutter machen soll.« »Der Mutter würde ich vorläufig nichts sagen. Sie wissen ja noch nicht, warum ihr Bruder heimkommt. Also sprechen Sie erst mit ihm.« Diesem Rate folgte ich. Schon kurz nach 3 Uhr war ich auf dem Bahnhof. Ich verbrachte qualvolle Minuten des Wartens. Als aber der Zug einlief, war ich ganz ruhig. Ich sah Joachim an einem Fenster stehen und winkte ihm zu. Als er ausgestiegen war, sagte ich: »Willkommen, Joachim. Ich freue mich, dass du gekommen bist.« Sein Gesicht war bleich und die Hand, die er mir gab, war feucht. »Weiß es die Mutter?« »Nein, ich wollte erst mit dir sprechen.« »Das ist gut. Ich kann wohl am besten hier in einem Hotel unterkommen.« »Ich heiße Harton, verstehst du? Dr. Harton aus Baltimore.« Er sprach mit einem Gepäckträger, dann fuhren wir nach einem Hotel. Unterwegs fragte ich ihn: »Bist du gesund?« »Ja, oder auch nein. Ach Gott, ich weiß es selbst nicht.« Ich wollte Joachim erst Zeit lassen, sich zu waschen und ein wenig auszuruhen, aber er nötigte mich bald mit auf sein Zimmer. Auf seinem Reisekoffer saß er, den Mantel noch um die Schultern, und sprach mit gepresster, etwas stoßender Stimme: »Da bin ich nun doch hierher gekommen. Ich hätte es nie für möglich gehalten. Aber als wir anfingen, Briefe zu wechseln, verlor ich meine Sicherheit. Das Heimweh, das quälende Heimweh.« Ich trat ans Fenster und sah auf die Straße. »Fritz!« Ich wandte mich wieder ihm zu. »Fritz, warum habt ihr eigentlich dieses Attentat? Nun ja, ich muss schon Attentat sagen, es hat mich ja ganz wehrlos gemacht. Warum habt ihr eigentlich diese Geschichte mit dem Tagebuch gemacht?« »Was für eine Geschichte mit dem Tagebuch?« »Nun, dass du mir durch diesen Mr. Stevenson, der ja wohl mit dir geschäftlich verbunden ist, dein Tagebuch über Waltersburg hast schicken lassen.« »Ich dir mein... Hast du denn mein Tagebuch geschickt erhalten?« »Ja, natürlich. Nicht das Original, aber eine Maschinenabschrift.« »Oh, dieser Mensch, dieser Stevenson. Weißt du gar nichts darum?« »Nichts, gar nichts. Stevenson hat sich zwar mal meine kleinen Aufzeichnungen entliehen, aber ich habe geglaubt, das geschehe nur aus purer Neugier. Nun hat er eine Abschrift machen lassen und sie dir geschickt.« »Ja, ich bekam die Blätter im Juli. Ein Vierteljahr lang habe ich es ausgehalten, sie ungelesen in einer Schublade zu verwahren. Ich habe sie manchmal verbrennen wollen, aber nicht den Mut dazu aufgebracht. Und ich habe sie endlich doch gelesen, täglich wieder gelesen, bis meine Kraft alle war, so dass ich notdürftig meine Angelegenheiten ordnete und nun eben da bin. Das haben meine wenigen Aufzeichnungen zu Wege gebracht?« fragte ich verwundert. »Ja, du weißt nicht, was das heißt, keine Heimat mehr zu haben. Die anderen Auswanderer finden ja doch mehr oder weniger alle eine neue Heimat, neue Freunde, neue Kreise, in denen sie sich wohlfühlen. Ich habe nichts von alledem gesucht und bin ganz losgelöst von aller Wurzelerde gewesen. Da ertrug ich dein Tagebuch nicht, nicht die Schilderungen von dem alten Nest Waltersburg, nicht die Berichte über die Mutter, selbst die Geschichten über das Spießertum in der Heimat haben eine, nun ja, ich gestehe es, eine rasende Sehnsucht nach Hause in mir angefacht. Und dann auch das, aber lassen wir das.« Er hatte sagen wollen, das von dem Kinde, und brachte es nun nicht über die Lippen. Vielleicht war das Kind die Hauptsache gewesen, aber ich sah, in wie schwerer Erregung der Mann schon war, und hütete mich, dieses ernste Thema nun zur Sprache zu bringen. Joachim stand auf, ging ein paar Mal schweigend durch die Stube, riss dann plötzlich den Mantel von den Schultern, warf ihn auf das Bett, dehnte sich mit hoch emporgestreckten Armen und sagte tief aufatmend: »Ach Gott, ich bin doch froh, dass ich hier bin.« Wir reichten uns stumm die Hände. Dann sagte ich: »Nun, Joachim, wollen wir uns aber freuen und als Männer beraten, was zu tun ist.« Er sah mich von der Seite an. »Du weißt wohl natürlich auch nicht, dass mich Mr. Stevenson als zweiten Arzt für dein Sanatorium berufen hat?« »Hat er das?« »Ja, allerdings nur unter der Bedingung, dass mir deine Idee von den Ferien vom Ich eingeht.« »Und sie geht mir ein, mein Junge. Sie ist vernünftig und fruchtbar. Ich gratuliere dir dazu.« Eine rote Welle schlug mir ins Gesicht. Schönen Dank, Joachim. Du weißt, wie sehr ich dich immer für mir überlegen gehalten habe. Er winkte schwermütig den Kopf schüttelnd ab. Dann setzte er sich mir gegenüber und ergriff wieder meine Hand. Sieh mal, Junge, dass du mich nun 5 Jahre lang gesucht hast, dass, nun ja, es gibt eben Schulden, die sich nicht bezahlen lassen. Was nun aus mir wird, weiß ich nicht. Ich will allen Starrsinn ablegen, ich will mich mal ganz wieder von den Wellen der Heimat treiben lassen. Ich will auch gutem Rat zugänglich sein, aber ich möchte nicht erkannt werden. Ich möchte nicht, dass all der Schwatz und Klatsch, ach, lass uns die heilige Stunde nicht durch schmutzige Erinnerung verderben. Wenn es möglich wäre, dass ich als Dr. Harton aus Baltimore vor den Leuten gelte, sähe ich mir gern auf einige Zeit das Leben in der Heimat an. Da kam mir der Vorschlag dieses kuriosen Mr. Stevenson, als Arzt in eurer Anstalt einzutreten, ganz gelegen. Jeder legt dort seinen Namen ab, jeder lebt unerkannt seinen Tag, jeder ist fern von dem glücksfeindlichen Schwarm, der einem aus der Vergangenheit nachdringt. Kurz, lieber Fritz, ich möchte der Erste sein, der in deiner Zufluchtsstätte Ferien macht von seinem Ich. Beide Hände streckte ich dem Bruder entgegen. Wie ein offenbares Zeichen himmlischen Segens für meine Gründung stand der langvermisste Bruder vor mir als erster und willkommenster Gast meines Ferienheims. Wie konnte sich ein Glück herrlicher fügen? In dem überströmenden Gefühl des Augenblicks sagte ich, Joachim, du hast diese Stunde eine heilige genannt. Zürne mir nicht, wenn ich dich nun auch noch bitte, sprich auch ein einziges gutes Wort von der kleinen Luise. Da wurde sein Gesicht finster. Ich kann noch nicht. Lass mir Zeit. Und ich schwieg. Es wurde still in der Stube. Der Abend dunkelte durch die Fenster. Allmählich aber kam die Unterhaltung wieder auf. Wir entwarfen Pläne für die nächste Zukunft. Als wir nach mehreren Stunden nach dem Speisesaal des Hotels kamen, saß dort Mr. Stevenson. Ich ging sofort auf ihn zu und sagte, »Mr. Stevenson, das ist sicher, Sie sind einer der größten Prachtkerle der Welt. Da ist er, mein Bruder Joachim, den Sie heimgezaubert haben.« Stevenson antwortete mir nicht, schüttelte aber dem Bruder herzlich die Hand. »Das ist schön, dass Sie gekommen sind. Hergezaubert habe ich Sie zwar nicht, denn ein Mann wie Sie lässt sich nicht herzaubern. Aber dass Sie gekommen sind und bei unserem Bau helfen wollen, ist ein Glück, denn Ihr Bruder hat zwar Fantasie und auch sonst brauchbare Eigenschaften, aber im Ganzen ist er ein Schwärmer.« »Danke, Mr. Stevenson.« »Oh, bitte.« Wir setzten uns zusammen. Stevenson kam sofort aufs Geschäftliche. »Sehen Sie, Dr. Harton, den ganzen Bau, wo wir die elektrischen Bäder, überhaupt alle klinischen und medizinischen Einrichtungen unterbringen wollen, habe ich trotz des Widerspruchs meines geehrten Kompagnons bis jetzt nur in den Außenumrissen fertiggestellt. Die endgültige innere Einrichtung sollte bleiben, bis Sie kämen, denn Sie haben in solchen Dingen große Erfahrung, da Sie sich schon 2-mal organisatorisch sehr bewährt haben.« »Woher wissen Sie das?« »Na, ich habe mich doch selbstverständlich in mehreren guten Auskunftsbüros über Sie erkundigt. Wenn Sie nichts getaugt hätten, hätte ich mich doch auch nicht um Sie bemüht. Aber wir brauchen Sie. Deshalb schickte ich Ihnen das Tagebuch.« Verärgert fuhr ich den Krämer an. »Sie haben also wieder nur ans Geschäftliche gedacht?« »Na, selbstverständlich, Sie verwundertes Unschuldslamm. Woran soll man denken als an das Geschäftliche, wenn man ein nicht gar zu schlechter Kaufmann ist?« Joachim lächelte. Mir aber stürzte wieder einmal ein gläsernes Tempelchen ein, das ich meinem Götzen Stevenson gesetzt hatte. Stevenson nahm nun meinen Bruder ganz in Anspruch. Er fragte über 1000 Dinge aus Amerika. Ich schwieg. Vielleicht war es ganz gut, dass der durch die Heimkehr äußerst aufgeregte Bruder zunächst durch die trostlos nüchternen Schwadronaden dieses Kaufmanns Stevenson abgelenkt wurde. Wir hatten schon Abendbrot gegessen, als sich Stevenson verabschiedete. Er erzählte, er habe einen kleinen Neffen. Der Vater sei tot, die Mutter an einen gefühllosen Mann wieder verheiratet, der dem 6-jährigen Knaben ein Stiefvater sei. Der Junge sei jetzt bei entfernten Verwandten in Hamburg. Er wolle den Knaben, der Georg heiße, mal probeweise zu sich nehmen. Vielleicht, dass etwas aus ihm würde. Die Gründung einer so neuen Gemeinde mit allem ihrem Drum und Dran müsse ja auf einen Jungen tiefen Eindruck machen und ihm fürs ganze Leben einige stählerne Gerüstschienen in die Seele spannen. Nun wolle er also mit dem Nachtzug reisen, und er hätte es gern, wenn ich ihn zum Bahnhof begleitete, da er wegen der Vertretung manches Geschäftliche mit mir noch zu erledigen habe, womit er den Bruder nicht langweilen wolle. Als wir auf der Straße waren, sagte Stevenson: »Nun will ich Ihnen was anvertrauen, damit Sie mir nicht hinterher wieder aus dem Häuschen fallen und alles verderben. Also, mein kleiner Neffe, der Georg, ist nämlich gar kein Junge, sondern ein Mädchen. Es ist die kleine Luise.« »Stevenson, Sie sind toll.« »Nein, ich bin vernünftig. Die kleine Luise muss Ferien von ihrem Ich machen. Als Mädel ist es ihr hundsmiserabel gegangen, ausgenommen die letzten 3/4 Jahr, wo sie in dem Institut war, aber auch dort mehr Strenge als Liebe, mehr Dressur als Erziehung genossen hat. Heraus soll sie aus ihrer Haut, ein Junge werden, Courage kriegen, dieses Ducken abgewöhnen, wenn eine Hand nach ihr fasst, nein, sich selbst rumhauen mit Buben und Straßenbösewichten und immer bei mir sein und da eine gerechte Behandlung haben.« Ich ging neben dem sonderbaren Manne her, der so Seltsames und Großes an meinem Leben getan hatte, und versuchte nur, ihn wenigstens zum Aufschieben seiner Idee zu bewegen. Er schlug es rund ab. »Keine Gewalt der Erde«, sagte er, »werde ihn hindern, das Kind, das es in dem Thüringer Institut viel zu schlecht habe, von dort zu entfernen und es in der Tracht eines Knaben erst einmal zur Lebensfreude und zum Bewusstsein seiner Kraft und seines eigenen Wertes zu erziehen.« Ich wusste, dass Mr. Stevenson in die kleine Luise vernarrter war, als je ein Vater oder Großvater in ein Kind war. Allmonatlich war er unter irgendeinem Vorwand einmal nach Thüringen verschwunden. Das Mädchen hatte sich an den Mann, den sie als ihren liebevollsten Freund erkannte, jedenfalls dankbar angeschlossen. Und dem alten Seehund, den wahrscheinlich nie eine zärtliche Hand gestreichelt hatte, tat diese Kindesliebe so wohl, dass er diesmal auf allen kaufmännischen Vorteil vergaß und wie ein Verliebter nahe handelte. Mochte er es tun. Stevenson reiste ab. Wie hatte er gesagt? »Keine Gewalt der Erde wird mich hindern, das Kind zunächst mal in die Tracht eines Knaben zu erziehen.« 3 Tage nach Stevensons Abreise bekam ich einen Brief von ihm. »Mein Lieber, die Idee, Luise als Knaben zu kleiden, habe ich aufgegeben. Denn sie will nicht. Sie heult, dass sie ein Junge werden soll. Auch die Haare mag sie nicht abgeschnitten kriegen. Da ist nichts zu machen. Luise bleibt ein Mädel. Hier lasse ich sie aber nicht. Sie hat es viel zu schlecht. Ich will mal sehen, dass ich das Kind zunächst in Neustadt unterbringen kann. Ich weiß da eine gute Familie, die mir den Gefallen gegen Entschädigung tun wird. Und ich kann dann die Erziehung täglich beaufsichtigen. Diskretion Ehrensache, namentlich gegen ihren Bruder, der mir für die Erziehung des nur außerordentlich geschickt zu behandelnden Kindes nicht geeignet erscheint. Wir kommen Montag mit irgendeinem Zug. Am Bahnhof zu erwarten brauchen Sie uns nicht. Stevenson.« Am nächsten Tag sollte ich Joachim zum Heimweg abholen und hatte versprochen, vorher die Mutter zu unterrichten. Wir saßen beim Frühstück zusammen. Ich versuchte ein paar Anläufe, brachte aber die Botschaft nicht heraus. Die Mutter verwunderte sich sehr. Dann machte ich einen Spaziergang durch die Stadt. Als ich zurückkam, stand die Mutter am Fenster und schaute wie so oft dem Sprudeln des Johannesbrunnens zu. Die ersten Schneeflocken flogen durch die Luft und hüllten den Platz in traulichen weißen Schimmer, aber die Sehnsucht dieser Frau ging wieder in die Weite, und sie sah nichts von der silbernen Pracht um sich her. Auch ich war jahrelang in der Fremde, doch ich war überzeugt, die Mutter hatte kaum einmal an mich gedacht, wenn sie an Joachim 7-mal dachte. Ich ging an ihrer Tür vorbei nach meinem Zimmer. Da saß ich, bis es hohe Zeit war, nach Neustadt aufzubrechen, um zur verabredeten Stunde dort zu sein. Endlich sagte ich mir, dass ich ein Geselle von kindischer Eifersucht sei, und ging in das Zimmer der Mutter. »Ich habe dir etwas mitzuteilen, Mutter. Erschrick nicht«, sagte ich, und die nervöse Frau erschrak natürlich aufs Schwerste. »Es handelt sich um Joachim.« »Um Gottes Willen, ist ihm etwas passiert? Ist er in Not? Willst du zu ihm fahren?« Ich musste lächeln. »Zu ihm fahren. Dass ich damit mein Lebenswerk aufgegeben hätte, daran dachte die Mutter nicht.« »Es ist nichts Schlimmes, Mutter. Es ist etwas Gutes, was ich dir von Joachim zu sagen habe.« »Sage es mir, Fritz. Will er nach Hause kommen?« »Ja, er kommt schon heute.« Da stieß sie einen Schrei aus, dann weinte sie laut, schlug in die Händchen, rannte durchs Zimmer und sprach laute Dankesworte zu Gott, der ihr das größte Glück beschieden habe, das es für sie gebe. Als sie etwas ruhiger wurde, fragte sie, »Und ist er ganz von selbst gekommen, oder hast du ihm noch einmal geschrieben, dass er kommen soll?« Ich schüttelte den Kopf. »Ganz von selbst gekommen«, sagte sie selig. »Der treue Sohn!« In trockenem Tone entgegnete ich, »Mutter, es wird lange dauern, ehe ich mit Joachim eintreffe, den ich in Neustadt abhole. Erst in der Dämmerung kommen wir. Inzwischen rege dich nicht allzu sehr auf und vergiss nicht, deinen Baldrian-Tee zu trinken.« Das nahm sie ungnädig auf. »Baldrian-Tee? Wie kannst du jetzt von so etwas reden? Ich werde natürlich mit nach Neustadt fahren.« »Nein, Mutter, Joachim wird nur unter der Bedingung hier leben, dass er von den Leuten nicht erkannt wird. Deshalb wird er als Arzt in meine Kuranstalt eintreten.« »Und nicht bei mir wohnen?« »Nein, er wird im Ferienheim wohnen.« »Oh, du nimmst ihn mir?« »Ich nehme ihn dir nicht«, entgegnete ich unwillig. »Mache mit Joachim selbst ab, wie ihr es halten wollt. Ich werde mich da nicht einmischen.« Ich ging verdrossen meines Weges. Aber draußen im Winterwalde wurde mein Herz wieder warm. Ich war glücklich. Immer wenn ich mich glücklich fühle, habe ich Lust, etwas Gutes zu tun. Heute fiel mir nichts anderes ein, als dass ich bald eine Anzahl von Futterplätzen und Nistkästen für die Vögel in meinem Ferienheim anbringen würde, auch auf die Gefahr hin, als Gäste lauter Sperlinge zu mir zu ziehen. Die Mutter. Nun würde sie wohl das Haus von unterst zu oberst kehren und alle Leckerbissen bereiten, die sie auftreiben konnte. Wahrscheinlich würde sie meine beiden geräumigen Zimmer für Joachim einrichten und mich nach der Giebelstube umquartieren. Ich war schon wieder eifersüchtig und voll hässlichen Misstrauens, und es fiel mir ein, dass es besser wäre, sich auf Mutter und Bruder zu besinnen, wenn man was Gutes tun will, als auf die Spatzen. Es lag dichter Nebel auf der Chaussee, als ich mit Joachim heimging. Nicht einmal die Kuppe des Weihnachtsberges war zu erkennen. Die Heimat hatte ihr Haupt verhüllt wie eine schmollende Frau. Und Joachim ging stumm und betreten neben mir her, fast wie ein Sünder. Er war auch ein solcher, denn er hatte sein Herz verhärtet, und alle Herzensverhärtung ist Sünde. Ein Wanderbursch mit dem Stab in der Hand kommt wieder heim aus fernem Land, sein Haar ist bestaubt, sein Antlitz verbrannt, von wem wird der Bursch wohl zuerst erkannt? Es war ganz, wie es Vogel in seinem alten, hübschen Gedichte schildert. Die Leute kannten Joachim nicht mehr. Er war schon in seinen letzten Studentenjahren selten zu Hause gewesen, als verheirateter Mann fast gar nicht, und dann kamen die Auslandsjahre, da sein Kopfhaar dünn und sein Bart dicht wurde und die Zeit die große Retusche an seinem Gesicht vollzog. Er war ein anderer geworden. In 7 Jahren soll sich der Körper des Menschen ganz erneuern. So wanderte jetzt kein Atom dessen mehr nach der Heimat zurück, was vor 7 Jahren auszog. Hätte Joachim keine Seele gehabt, so wäre wirklich ein ganz fremder, ein ganz anderer Mensch nach Hause gekommen. Dem Bäcker Schibulke begegneten wir. Er war Joachims Angelkamerad gewesen. Jetzt fühlte er sich geehrt, dass ich ihn auf der Straße anhielt, und eilte gewiss alsbald ins nächste Gasthaus mit der Kunde, dass ein Dr. Harton aus New York angekommen sei, als zweiter Arzt für das Ferienheim, und es müssten doch schon massenhaft Kurgäste angemeldet sein, wenn man schon einen zweiten Arzt brauche. Auch der alte Sanitätsrat lief uns in den Weg. Er war zwar nicht gut auf mich zu sprechen, aber er ging doch nicht an uns vorbei und begrüßte den Herrn Kollegen von drüben, den ich ihm vorstellte. Auch die Frau Provisor, von der erzählt wurde, sie hätte, als sich Joachim verlobte, mit negativem Erfolg 2 Schachteln schwedische Streichhölzer abgelutscht, um ihr gebrochenes Herz zum Schweigen zu bringen, sah den ehemals heißbegehrten jetzt nur neugierig an und ging vorüber. So näherten wir uns dem Johannesplatz. Joachims Schritte wurden kleiner und langsamer, sein Stock stampfte hart auf das Pflaster. Irgendwo stand wohl jetzt der Mond, denn der Nebel über dem Johannesplatz war durchsichtig und silberhell. »Der alte Brunnen«, sagte Joachim leise. »Es ist merkwürdig, dass meine Gedanken meist um den alten Brunnen gingen, wenn ich an die Heimat dachte.« Nun näherten wir uns dem Vaterhause und standen am Brunnenrand. Da blickte wirklich wie in alten Kindertagen die Mutter auf uns herab. Joachim stützte sich auf das Gemäuer und weiße Tropfen aus der Schale Baptistas besprengten seine Hand wie mit einem Weihwasser, ehe er in das Heiligtum seines Vaterhauses eintrat. Ich stieg mit ihm die Treppe hinauf und öffnete nach leisem Klopfen die Tür zur Mutter. Ich sah noch, wie beide mit leisem Aufschluchzen die Arme ausbreiteten, schloss die Tür und blieb draußen. Ende von Abschnitt 5.